Mein Gold, der du bist, mein einziger Trost. Wenn du mich nicht liebst, dann wein ich mich tot. Mein Gold, der du bist, mein Leben und meine Liebe. Wenn du mir nein sagst, dann wein ich so wieder. Ich liebe dich, mein Gold, ich liebe dich so gern. Ich liebe dich, mein Herz, ich liebe dich bis fern. Ist mein Golden Juni, dann heiraten wir dort. Das spielt Blumen laut und dann sind wir zwei tot. Mein Gold, wie du bist, mein Leben und meine Liebe. Wenn du mir nein sagst, dann wein ich so wieder. Ich liebe dich, mein Gold, ich liebe dich so gern. Ich liebe dich, mein Herz, ich liebe dich bis Ende. Ist mein Oder Juni, dann heiraten wir doch. Da spielt Blumen laut und dann sind wir zwei Gold.